Die USA werden sich künftig noch enger mit ihren Verbündeten am Golf abstimmen, um den Krisen in der Region effizienter begegnen zu können, sagte Kerry auf einer Pressekonferenz in Doha. Das beinhaltet offenbar unter anderem einen intensiveren Austausch von Geheimdienstinformationen, mehr militärische Unterstützung der Golfstaaten, auch im Bereich von Ausbildung und Training, sowie Lieferung von ballistischen Waffensystemen. Der Außenminister von Katar, Khaled Al-Attiyah, sagte, dass die Konflikte im Jemen, Syrien und dem Irak dringend gelöst werden müssten. Man habe außerdem die Sorge, dass der Iran weiterhin versucht, seinen Einfluss in der Region geltend zu machen oder sogar noch auszubauen. Das gelte beispielsweise für die Unterstützung des Assad-Regimes in Syrien sowie für die Houthi-Rebellen im Jemen. US-Außenminister Kerry betonte, speziell im Hinblick auf den Konflikt in Syrien, dass, obwohl Staatschef Assad seine Legitimität verloren habe, eine politische Lösung der Krise nach wie vor eine Option sei. Für den Abend ist geplant, dass Kerry mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov zusammentrifft, aber auch mit dem saudischen Außenminister.